Das NDR-Medienmagazin ZAPP nahm seinen kritischen Auftrag einmal mehr ernst und machte die Zusatzverdienste öffentlich-rechtlicher TV-Moderatoren transparent. 20.000 Euro beispielsweise erhielt Tom Buro für einen halbstündigen Vortrag bei der Deutschen Bank. Auch sein ZDF-Pendant Klaus Kleber wäre zu dem gleichen Preis für die Moderation einer Veranstaltung der Wirtschaft zu buchen. Diese Nebenverdienste ohnehin gut bestallter Journalisten haben für einigen Unmut gesorgt. Wie unabhängig ist ein Journalist, der von denen Geld nimmt, über die er später berichten soll? Am Telefon bin ich nun verbunden mit Volker Lilienthal. Er war lange Zeit leitender Redakteur bei EPD Medien und ist demnächst Professor für Qualitätsjournalismus in Hamburg. Herr Lilienthal, es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass TV-Moderatoren auch außerhalb der Sendestudios moderieren. Hörfunkmoderatoren machen das auch. Auch Printjournalisten tun es. Nicht alles, was zum Skandal gemacht werde, sei auch einer, sagt der SWR-Intendant Buttgust. Hat er nicht vielleicht sogar recht? Man muss sich in der Tat die einzelnen Veranstaltungen, die diese Journalisten moderieren, genau angucken. Bildet Herr Buro in so einem Moment Journalisten aus, wenn er eine Nebentätigkeit wahrnimmt? Kommentiert er das Mediengeschehen, so wie ich das in diesem Moment bei Ihnen im Deutschlandfunk tue? Nein, in der Regel handelt es sich bei diesen sehr prominenten Fernsehjournalisten und Moderatoren um reine Repräsentationsveranstaltungen zur Imagepflege bestimmter Unternehmen oder Institutionen. Und da ist schon die Frage, wenn Herr Buro eine Summe von 20.000 Euro bekommt, schafft das eine gefährliche Nähe zu eben diesen einladenden Institutionen, die seine spätere Berichterstattungstätigkeit tangieren können. Der ZDF-Intendant Markus Schächter hat gestern angekündigt, dass er die Genehmigungspraxis in seinem Haus verschärfen will. Die Höhe der Honorare, sagt er, dürfe nicht zu einer Beeinträchtigung der journalistischen Arbeit führen. Aber gibt es denn eine Grenze, ab der man erst korrumpierbar wird, und wie will man die denn definieren? Also zunächst freue ich mich über diesen Vorstoß von ZDF-Intendant Schächter. Auch der NDR-Intendant Lutz Marmor hat ja ähnliches Problembewusstsein jüngst gezeigt. Aber im Falle Schächter muss man hinzufügen, schon 2000 habe ich gewisse Nebentätigkeiten des damaligen Vizechefs vom Heute-Journal Alexander Niemetz enthüllt. Schon damals hat das ZDF angekündigt, wir werden jetzt einen Kodex für die Nebentätigkeiten unserer Mitarbeiter erlassen. Es ist offenbar nichts geschehen. Also man hätte aus früheren Affären schon längst etwas lernen können. Wenn Sie nach der Summe fragen, man kann natürlich nicht eine Grenzlinie finanzieller Art ziehen. Ich glaube aber, dass das Geld mitbestimmt über Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Insofern sollten die festangestellten Mitarbeiter von ARD und ZDF mindestens gegenüber ihren Arbeitgebern die Summe offenlegen, damit der Arbeitgeber mitbestimmen kann, mitentscheiden kann, ob Unabhängigkeit tangiert ist. Bei Beamten übrigens ist es ganz normal, wenn ein Beamter eine Nebentätigkeit anmeldet, muss er auch das zu erwartende Honorar angeben. Michael Antwerpes, der Sportchef des SWR, hat sich auch zu Wort gemeldet. Er spricht von einer Neiddebatte. Man müsse erst einmal einen Fall finden, bei dem Einflussnahme nachgewiesen werden könnte. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist in solchen Debatten immer bei einzelnen Kritikern ein gewisser Sozialneid mit im Spiel. Ich glaube aber, man muss nicht unbedingt den Einzelfall, dass jemand zum Beispiel Zahmer, den Deutsche Bankchef, interviewt hat, weil er vorher von diesem eingeladen worden war, finden. Schon allein der Ruch, dass ich eventuell abhängig werde, weil ich ein großes Geld von einer Bank, von einem Privatunternehmen, einer Institution bekommen habe, tangiert meine Unabhängigkeit im Eindruck des Publikums. Dieser Eindruck, ich sei vielleicht abhängig, ist unbedingt zu vermeiden und darauf muss man achten. Das ist ja so ein bisschen wie mit Werbegeschenken, oder? Das ist ein ähnlicher Fall und ich glaube, man kann mit diesen Nebentätigkeiten durchaus umgehen. Es ist ja zum Beispiel auch ein öffentliches Register der Nebentätigkeiten von öffentlich-rechtlichen Journalisten jüngst gefordert worden. Das finde ich etwas problematisch. Also meine Forderungen sind erstens gegenüber dem Arbeitgeber auch die Höhe des Honorars offenlegen und dann, Marietta Slomka vom Heute-Journal hat es ja vorgemacht, man kann sein Honorar auch spenden. Man kann es an Hilfswerke spenden, mindestens zur Hälfte. Man kann es zum Beispiel auch in eine Stiftung zur Förderung des journalistischen Nachwuchses einbringen. Also am Beispiel Buro, wenn er ein Honorar von 20.000 Euro bekommt und 10.000 davon gingen in diese Stiftung, dann denke ich, ist die Öffentlichkeit informiert und junge Nachwuchsjournalisten haben etwas davon. Aber ist nicht auch ein Teil des Problems, dass viele TV-Moderatoren Freiberufler sind, denen man das ja auch gar nicht verwehren kann, dass sie Nebentätigkeiten ausüben? Da haben Sie recht, bei freien Journalisten, freien Mitarbeitern ist die Lage natürlich ganz anders. Die müssen erstmal ihren Lebensunterhalt erwirtschaften. Dennoch, wenn sie ihre Prominenz durch einen weit ausstrahlenden Fernsehsender erlangen und dieser Fernsehsender auf seine eigene Glaubwürdigkeit gegenüber dem Publikum achten muss, müssen sich auch diese freien Mitarbeitern gewissen Regeln unterwerfen, müssen auch eine Eigensensibilität zeigen. Das ist überhaupt mein Appell. Die Politik sollte sich hier nicht einmischen, regulativ, sondern es ist eigentlich eine Frage an die lieben prominenten Kolleginnen und Kollegen der Selbstkontrolle. Was darf ich tun? Wann komme ich in den Ruch der Unabhängigkeit? Wann befriedige ich sozusagen nur meine eigenen Gelüste an Bereicherung? Und im nächsten Kommentar will ich dann die Bereicherungslust der Manager kritisieren. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Vielen Dank. Volker Lilienthal war das. Er übernimmt im nächsten Monat die Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessur für Qualitätsjournalismus in Hamburg.